WDR 5 Erlebte Geschichten. Gestern vor 60 Jahren, am 2. Januar 1956, rückten in Andernach, Nörvenich und Wilhelmshaven die ersten Soldaten ein. Pioniere der neuen Streitkräfte, wie die Bundeswehr zunächst genannt wurde. Unter ihnen war Dietrich Genschel, damals 22 Jahre alt, geboren in Jena, 1951 in den Westen geflohen. An die Vereidigung erinnert er sich noch gut. Wie alle anderen hatte auch er sich freiwillig und freudig für die neue Armee gemeldet. Er empfand es als seine Pflicht, als seine Aufgabe, die der heutige Generalmajor AD sein Leben lang erfüllte. Immer gerne, immer leidenschaftlich, aber nie mit solch einem Stolz wie in diesen ersten Tagen. Ich bin ein Jahrgang 34. Also ich wurde in Jena geboren. Mein Vater war ein praktischer Arzt. Da hatte ich meine Kindheit. Und dort bin ich dann auch zur Volksschule gegangen, habe dort natürlich den Krieg erlebt, nicht? Als Kind. Wir wohnten am Rande von Jena, waren nicht sonderlich gefährdet, weil also die Konzentration der Luftangriffe war eben Zeiss und Schott, die beiden großen Firmen bei uns. Aber immerhin, man erlebte das ja. Dann die Nachkriegszeit. Wir waren zunächst in der amerikanischen Zone. Das war insofern für uns sehr hilfreich. Nicht zuletzt deswegen, weil man als Bengel unheimlich viel klauen konnte. In jedem LKW der Amerikaner, wenn er irgendwo rumstand und der Vordersitz war leer, gab es so ein Kissen, das konnte man anheben und da fand man mindestens Kaugummi. Das war natürlich nicht sehr der gehobenen Gesellschaftsklasse entsprechend, aber erstens macht das Spaß und zweitens konnte man damit auch handeln. Nämlich beim Nachbarn noch die Spielsoldaten, die der noch hatte und ich nicht mehr, erhandeln. Mit denen haben wir dann sogar noch gespielt. Na gut, aber dann kamen die Russen. Und das habe ich doch noch sehr deutlich in Erinnerung. Da gab es eine Lücke von 2 Tagen, da war alles ruhig. Und dann kamen die. Und die kamen nun mit, ja, auch mit Panzern, auch mit Fahrzeugen, aber auch mit Pferdewagen. Und die rückten also nun in Jena ein und in der benachbarten Volksschule ließen sie sich nieder. Es gab nun überhaupt nichts mehr zu stehlen, außer Pferdemist, denn die hatten 4 Pferde auf dem Schulhof stehen und das brauchten wir für den Garten. Bei uns war russische Einquartierung, 2 russische Leutnants, die bei uns einquartiert waren und das war wirklich nett mit denen. Die kümmerten sich auch nett um uns und sie korrigierten auch die Art und Weise, wie wir unsere Soldaten aufstellten. Das mussten jetzt in 4er-Reihe sein und nicht mehr in 3er, wie bei der Bund. Gut. Die Schule zunächst gab es gar keine und wir waren irgendwo im Privatunterricht und lernten dort also die Einzelmännchen von Köln. Aber richtiger Unterricht war das nicht. Und dann ging das los. Auf die damals kommunistische Weise. Die meisten Lehrer waren weg. Entweder waren sie im Krieg gefallen oder gab es sie nicht mehr. Oder es waren junge Leute, die so herangebildet wurden, so als Arbeiterlehrer, ne? Besonders für den Russischunterricht. Und wir merkten, dass die immer gerade eine Lektion vor uns gelernt hatten, wenn sie dann zu uns in die Klasse kamen. Naja, woher es kam, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Aber ich war relativ sensibel gegenüber dem, was sich so politisch abspielte, vor allen Dingen die Rolle der Polizei. Fand ich ganz schnell ziemlich aufregend, wie die also nun da auch mittlerweile schon mit schweren Waffen aufmarschierten. Und durch meine Schwester kam ich in Verbindung mit der liberalen Studentengruppe an der Universität in Jena. Meine Schwester studierte dort, nahm mich dann mit. Da war ich ein Bengel von 12, 13 Jahren. Ne? Fand ich unglaublich spannend. Und begriff, dass da politisch das eben in einer Weise sich entwickelte, die eigentlich nicht akzeptabel war. Auch einer unserer Lehrer, einer von den Alten, der unverdächtig war, der überhaupt keine Hehl machte aus seiner Ablehnung dieser neuen kommunistischen Regimes. Inzwischen gab es ja auch deutsche kommunistische Verwaltung und so weiter. Und der brachte seine Ablehnung immer mit so Sprüchen zum Ausdruck. Der sagte dann, alles fließt oder es ist alles nur eine Wellenbewegung. Und dann aber eben auch ex oriente lux, aus dem Osten kommt das Licht und auch manches andere. Das begriff ich aber schon, dass das also, wie soll ich sagen, ich war auf dessen Seite gewissermaßen. Ich gründete dann eine LDP-Schulgruppe. Frag mich nicht, was wir dort eigentlich gemacht haben. Aber ich weiß, dass ich aufgefordert wurde, wenn ich da sowas Merkwürdiges schon mache, dann wenigstens in die FDJ eintreten müsste. Also das habe ich dann auch gemacht, den Ausweis habe ich auch noch. Na gut, nun kam das Jahr 1951 und im Januar gab es eine Feier, weil der Pieck hatte seinen Geburtstag, wurde gefeiert im Volkshaus. Und dabei ging eine Stinkbombe los, und zwar so, dass er geräumt werden musste. Es gab ein paar junge Leute, die, und von denen kannte ich eben einige, die das pixiert hatten. Ich war da gar nicht dabei. Aber es muss in der Polizei welche gegeben haben, die gedacht haben, der Genscher muss einer sein, der dabei gewesen ist. Das hat dazu geführt, dass ein Polizeibeamter, ein Patient meines Vaters, kam und meinem Vater sagte, sehen Sie mal zu, dass der Junge schnell nach Westen kommt. Und mein Vater, dem diese politischen Aktivitäten, die ich da entfaltete als Bengel, nun gar nicht so gutierte, nahm das sehr ernst. Und am Abend stieg ich in einen Zug und fuhr nach West-Berlin. Das war schon ein ziemlich schmerzlicher Abschied. Es war sehr familiär. Mein Vater schenkte mir Zigaretten. Eine Schachtel Pall Mall, werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Der rauchte nie und ich habe Ohrfeigen gekriegt, wenn er gemerkt hatte, dass ich geraucht habe. Na schön. In Hamburg wohnte die Schwester meiner Mutter mit ihrem Mann. Und die waren vorgesehen, mich dann aufzunehmen. Ich sollte nicht in Berlin bleiben. So, familiäre Absprache. Gut, nach Hamburg. Hamburg im relativ wohlhabenden Viertel am Leinpfad. Ich mochte die Familie nicht so und die uns eigentlich auch nicht. Wir waren denen immer so ein bisschen lose. Und dass ich mich politisch betätigte, mochten die also auch nicht. Das dauerte nicht lange. Und ich dachte ja, Gott sei Dank, Schule. Schule war was Schreckliches für mich, war auch ganz schlecht. Und ich hatte immer gute Freunde, die das hinkriegten für mich, dass ich so immer durchkam. Und ich dachte, nee, jetzt machst du bei der Bahn eine Lehre. Mein Vater war ja Bahnarzt gewesen und ich wusste so ein bisschen, was da alles zu machen ist in den großen Werkstätten und so weiter. Nächster Abitur, du gehst auf die Schule. Und schon hatte ich einen Platz in meinem Internat in der Nähe von Hamburg in Uetersen. Na gut, also in den 2 Jahren bin ich einigermaßen ordentlich durch die Schulzeit gekommen, ohne Zeitverlust. Warum? In der Hamburger Zeit noch hatte ich Verbindung zu einer Gruppe gekriegt. Ich war bei einer Veranstaltung, weiß ich genau, im Winterhuder Fährhaus. Da war ein Bund Deutscher Jugend, machte da eine große Kundgebung. Und die stellen sich heraus als unglaublich aktive Antikommunisten. Und natürlich quatschte ich die an und die mich und die machten mich dann in Uetersen aus und da habe ich da so eine Gruppe gegründet. Und da waren wir dann sehr aktiv. Da haben wir diese ganze Kaff da oben in der Nähe von Pinneberg und Elmshorn haben wir vollgeklebt mit Plakaten. Das geteilte Deutschland, nicht? Und ein Sowjet, der mit dem Gewehr und dieser Mütze auf, mit dem Fuß über die Grenze hinweg nach Westen tritt. Da stand dann drunter: Wollt ihr ihn hier haben? Nein, niemals. Ohne Mut keine Freiheit, ohne Freiheit keine Zukunft. Bund Deutscher Jugend. Schwarze Hose, grünes Hemd. Nicht weit weg von der AJ. Aber ich fand das ganz toll, dass die so gegen dieses Regime waren. Ich fand das nämlich schrecklich. Meine Schulkameraden hatten keine Ahnung, weshalb ich rübergekommen war und was bei uns eigentlich drüben los war. Naja, also da ich da so ein bisschen so gepoolt war, habe ich da mitgemacht. Ich fand das auch eigentlich ganz spannend, aber ich glaube, rechts von uns war damals nur eine dicke Betonwand. So, weil ich das machte und die mit ganz wenigen Schulkameraden die Stadt immer vollpflasterte mit diesen Plakaten, deswegen waren die, glaube ich, in der Schule froh, dass ich wegkam. Und deswegen habe ich auch das Abitur bestanden. Dann sollte ich in Hamburg bei den Leuten, die da in diesem Nordbereich des PDJ was zu sagen hatten, sollte ich mitmachen. Und das wollte ich dann auch. Aber in der Zeit hat der hessische Innenminister den Bund Deutscher Jugend für Hessen verboten. Das wurde sofort ausgebreitet auf die ganze damalige Bundesrepublik. Und er stellte sich heraus, das war ein finsterer Laden. Ein wirklich finsterer Laden. Das war natürlich keine Ahnung gehabt, was die alle so. Da gab es große Listen angeblich für Leute, die umgebracht werden sollten, wenn das sich wieder ändert und die Freiheit wieder rankäme. Also damit war das für mich erledigt. Gut, Was wollte ich machen? Ich wollte zum Grenzschutz. Ich fand es unglaublich, dass es ja nichts gab, äquivalent zu dem, was ich von der Polizei da drüben erlebt hatte. In Hamburg habe ich nachgefragt, telefonisch glaube ich, und das ging nicht, weil meine Eltern noch in der Zone waren. Also hat Tante Anita mit einem Bankdirektor zum Manne, der inzwischen verstorben war, aber bei der Dresdner Bank war, hat er eine Lehrstelle für mich ausgemacht und hat gesagt, weißt du, für die ersten Jahre ist das immer eine gute Basis. Also ging ich nach Hamburg und wurde Banklehrling. Ich fand das Bankgeschäft eigentlich nicht so für mich so besonders geeignet, aber ich war mein eigener Herr. Und das und für sich zu sein und ja, dann musste man aber auch Politik machen. Und trat der Jungen Union bei und damit der CDU. Und da gründeten wir einen Arbeitskreis Ost- und Verteidigungsfragen. Da bin ich da ziemlich aktiv gewesen. Wir haben da Veranstaltungen besucht. Ich habe dort zum Beispiel den Museum Baudissin bei Vorträgen gehört. Sowas haben wir sehr aktiv gemacht und haben das sehr verfolgt, wie das nun damals um die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, wie das nun gehen sollte. Und die Entwicklung ergab ja, dass die Bundesrepublik nun selbstständig, ohne den Umweg über diese Europäische Verteidigungsgemeinschaft, NATO beitreten könnte. Und damit beschleunigte sich dieser ganze Prozess der Wiederbewaffnung, was ja damals in Deutschland ein unheimlich umstrittenes Projekt war. Ne? Sind wir natürlich auch hingerannt zu solchen Veranstaltungen. Da in Köln, vom Kölner Hauptbahnhof, da waren immer so große Kundgebungen und da sind wir dann auch hingerannt und haben wahrscheinlich auch in den Diskussionen dann die Hand gehoben. Aber es kam dann die Zeit, wo die Lehre zu Ende ging in der Bank und ich mir auch überlegte, Mensch, das, was du jetzt weißt von drüben, das, was du erlebt hast hier drüben im Westen, was du jetzt gehört hast, wie sie das mit der Bundeswehr offenbar, gab damals doch gar nicht Bundeswehr, aber es hieß immer die neuen Streitkräfte, wie das da aussehen soll. Also das passte alles zusammen. Da dachte ich, kann man eigentlich da hingehen? Dann hatte ich eine alte Dame, die kannte den de Maizière. Und die sagte mir, von dem habe ich gehört, er säße dort und dort in so einer Dienststelle in Bonn. Und das hat die mir dann die Adresse rausgesucht. Und dann bin ich dann nach Bonn gefahren und habe da geklopft in der Ermekeil-Kaserne. De Maizière, Oberstleutnant, stand da, glaube ich, AD. Und hab da mein Krämchen vorgetragen und er sagte, nein, dafür bin ich nicht zuständig. Aber hier die nächste Tür links, da ist die Personalabteilung, da saß auch einer. Alles sehr freundlich, alles sehr entgegenkommend, also überhaupt nicht irgendwie so bürokratisch. Und der fragte mich nun aus. Na, und ich habe dann erzählt, was ich nun alles so gemacht habe, was mir alles so passiert ist und warum ich was gemacht hatte und wie ich mich politisch betätigt hatte. Und da hatte ich den Eindruck, ich war einer, auf den sie gewartet hatten. Nicht? Also Antikommunist und aus der Zone und jung und aktiv und ja, so. Also der hat dann gar nicht weiter rumgebohrt, sondern er hat gesagt, und das war Ende November 1955, er hat dann gesagt, pass mal auf, wir haben dieses Arbeitsprogramm Andernach. Da wird die erste Einheit aufgestellt. Und wenn sie sich beeilt, können wir sie da noch aufnehmen. Und da war das mir klar, das müsste ich machen. Und bin zu meinem Verein da, der Jungen Union, bin ich gegangen, jetzt müssen wir doch da hingehen. Da fragten die, wohin? Ich sage, na, zu den Soldaten. Ich sagte, bist du verrückt? Tja, ich bin der Einzige gewesen, der von diesen rechts gewirkt. Und damit hatte ich auch bei der CDU und Jungen Union genug. Dann habe ich mich beworben, bin angenommen worden. Kriegte eine Einberufung vom 2. Januar 1956 nach Andernach in diese alte französische Kaserne, die damals von Zivilleuten bewacht war. Und dann fängt die Grundausbildung in Andernach an. Tja. Also dieses war die Inkarnation der Improvisation. Das war eine französische Kaserne, bestand aus Holzbaracken. Da musste noch eine Menge gemacht werden und Mobiliar war auch noch nicht vollständig da. Und wir bezogen. Also zunächst mal wurden wir eine Woche abgeholt, nicht? Da so in kleinen Gruppen, warteten dann in der Kantine da, glaube ich, und dann wurden wir aufgerufen. Und dann marschierte man da ein bisschen durch diese Kasernenstraßen, landete vor so einer Baracke und dann wurde 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stube, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stube und so kriegte man seine Stube und haben dann als erstes, glaube ich, Betten geschleppt oder Spinde getragen und uns eingerichtet. Aber das fanden wir toll. Das fanden wir toll, denn wir haben das alles aufgebaut. Wir haben das alles in Ordnung gebracht. Und wir sind die Allerersten. Das hat uns über... Na gut, also es gab gutes Essen. Und auch immer pünktlich. Aber darüber haben wir uns nicht aufgeregt. Das gehörte dazu. Wir wussten, dass wir in ein Abenteuer da reingingen. Und wir fanden das alles ganz toll. Und dann kam die erste Einkleidung. Wichtig war damals der Wollmantel. Der Winter Anfang 1956 war milde. Später wurde das ganz furchtbar. Da wurde es furchtbar kalt. Also der und dann diese grünen Moleskin-Anzüge, noch gar keine Tuchuniform, aber dicke Stiefel und was dann alles so kam. Wurden wir also eingekleidet, hatten aber in unserer Baracke gar keine Spiegel. Ich weiß noch genau, wir machten von außen die Fenster im Erdgeschoss, machten wir auf, da konnte man sich spiegeln. Sodass wir mal sagen, wie mit aus. Es war eigentlich eine ausgesprochen lustige Sache. Wir waren alle Abiturienten und waren alle Offizieranwärter. Eine ganze Menge kam aus dem Osten, so wie ich. Und wir kamen eigentlich relativ schnell miteinander zurecht, weil wir alle doch sehr deutlich beseelt waren davon, wir sind die Allerersten. Nie bin ich später mit so viel Stolz in Uniform auf der Straße gegangen wie damals. Und da gab es dann also auch den Mantel. Und wenn am Wochenende wir raus konnten, dann wurde dazu noch ein weißer Schal, den man nicht tragen durfte. Aber das musste noch dazu sein, nicht? Eigentlich ein bisschen kindlich. Manches hatte auch wirklich so jungenhaften Charakter. Na schön, da war die Vereidigung. Oh Gott, irgendwo habe ich stehen. Das war im späten Januar, wurden wir von Adenauer vereidigt. Der kam halt, dann war natürlich ein großer Zirkus. Da musste der ganze Laden zum ersten Mal nun richtig formell antreten. Sie glauben nicht, was das für ein Theater war. Das hatten wir ja so in diesen großen Formationen auch noch gar nicht geübt. Und nun kamen die von der Luftwaffe aus Nörvenich, die kamen noch dazu, die Anwärter. Und die von der Marine aus Wilhelmshaven, was wir natürlich wieder spannend fanden. Es wurde ein riesiger Zirkus gemacht, bis nun endlich diese Truppe da in einem offenen Viereck stand. Naja, und dann kam also Adenauer und es wurde gemeldet und all sowas, was man da alles so macht. Ich habe keine Ahnung, was er uns eigentlich erzählt hat. Aber es war unheimlich feierlich. Und am Abend war dann eben auch freier Ausgang und dann konnten wir uns mit den Luftwaffen und den Marineleuten unterhalten. Also solche kleinen Ereignisse machten das schon spannend. Und wir waren schon der Auffassung, dass wir ganz wichtig sind. Nicht zuletzt deswegen, weil wir ein amerikanisches Ausbilderteam hatten. Die GTAG, German Training Advisory Group. Das waren ein paar Offiziere und so ältere amerikanische Unteroffiziere, die uns an den Waffen ausbildeten. Die Bundeswehr hat in den ersten Monaten nur amerikanisches Zeug gehabt. Und also der Empfang der Waffen, nicht? Das war also für mich ein ganz großer Moment. Dies ist hier dein kleiner Karabiner und jetzt hast du etwas, wo du jetzt beitragen kannst, aufzuholen gegenüber dem, was du da drüben gesehen hattest. Wirklich so arbeitete das in mir. Nicht bei allen, also wahrscheinlich bei relativ wenigen. Ich war wieder ein bisschen verschrien, also ein bisschen verrückt, nicht? Auch was innere Führung anlangte. Ich war also sehr empfindlich, wenn irgendwo gebrüllt wurde oder so. Dabei war das, der Stil in anderen auch war ausgesprochen harmlos. War wirklich sehr normal. Aber morgens, ne, wecken. Da kommt der Unteroffizier vom Dienst und macht die Tür auf und so, aufstehen. Und irgendwie waren wir schon draußen und dem passte irgendetwas nicht. Der kam aus der Berliner Polizei übrigens. Und da murmelte ich, Arschloch, als der rausging. Und das hat er gehört. Dann drehte er sich um. Oh, wer war das? Wer hat hier Arschloch gesagt? Hab mich gemeldet. Das wird... Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Also ich dachte, Gott, nur hast du angefangen und dann ist es schon gleich wieder zu Ende. Da bin ich zu meinem Kompaniechef gerannt und habe gesagt, also mir ist das und das passiert. Und er fing an zu lachen und sagt, was ist das Problem? Ja, also ich habe einen Unteroffizier hier angemacht. Da sagt er, gut, gehen Sie mal hin und sagen ihm, es tät Ihnen leid und vergessen Sie es. So konnte ich in der Armee bleiben. Naja, es war an sich ein normaler, wahrscheinlich ein normaler infanteristischer Ausbildungsbetrieb, aber gespickt durch ein fantastisches Interesse der Medien. Es war immer irgendwas los, dass wir Interviews geben mussten oder dass wir irgendwo antreten mussten oder dass wir irgendwo am Dienst teilnehmen wollten. Fanden wir spannend. Wir waren unglaublich wichtig, nicht? Ganz offenbar. Und die fragten sehr häufig eben gerade nach so inneren Führungsfragen, nicht? Wie wir denn behandelt würden und nicht? Wie denn die Ausrüstung wäre und wie der Stil und der Ton wäre, war immer ein wichtiger Fragenkomplex. Und zu Recht. Das war schon gut. Aber wahrscheinlich haben wir damals auch, wir anderen nachher, manches gut geredet. Weil man doch, nicht wahr? Man haute doch seinen eigenen Laden nicht in die Pfanne. Aber da habe ich auch den General Schmückle, damals noch Major, habe ich zum ersten Mal kennengelernt. Bei dem beklagte ich mich über manches, wo ich meinte, dass das doch eigentlich mit dem Neuen, was ich damals gehört hatte, wie es sein sollte, nicht übereinstimmt. Und ich habe damals einen Brief an Baudissin sogar geschrieben. Und er antwortete dann etwas väterlich, man sollte sich doch mal etwas Zeit lassen, das würde sich schon alles regeln. Ja. Naja, ja, ich bin gern Soldat gewesen. Ich habe auch gerne ausgebildet, ich habe gerne Truppe geführt. Ich habe ja sowohl eine Kompanie als ein Bataillon als auch eine Brigade führen können. Und das ist dann eben doch schön, wenn man das auch kann. Ich habe fantastische andere Verwendungen gehabt. Ich habe die Bundeswehruniversität in Hamburg aufgebaut, 3 Jahre lang. Ich bin in NATO-Stäben gewesen, nicht? Also kann mich nicht beklagen. Ich habe interessante Sachen machen können. Aber Panzergrenadier, Bataillon 323, hört auf mein Kommando. War schon wichtig. Es war ein Leben als Soldat. Ich war bedrückt, dass 2 meiner Söhne den Wehrdienst verweigert haben. Und die beiden anderen sind auch nicht aktiv geworden, aber sie haben gedient. Aber ich habe mir dann gesagt, also wenn das Grundgesetz das möglich macht, warum soll das nicht für meine Söhne gelten? Und der Zivildienst, den mein jüngster Sohn gemacht hat, war bestimmt härter als alles, was irgendein Infanterierekrut in den ersten Monaten ausstehen muss. Ein Soldat der ersten Stunde, der vor 60 Jahren zu den ersten freiwilligen Bundeswehrsoldaten zählte, der spätere Generalmajor AD Dietrich Genschel. Heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, eine Sendung von Veronika Bock. Nächsten Sonntag an dieser Stelle gleichfalls eine Pionierin, nämlich Susanne Schmidt-Giovannini, die sich der Gehörlosenpädagogik bis heute ins hohe Alter verschrieben hat. Nächsten Sonntag um 17:55 und 21:50 abends. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.